Die Sonne ging unter. Raskolnikow irrte ziellos umher. Eine eigentümliche Schwermut oder Beklemmung hatte in der letzten Zeit angefangen, sich in ihm bemerkbar zu machen. Es war kein heftiger, brennender Schmerz, es war der Hauch von etwas Dauerndem, Ewigem, wie ein Vorgefühl endlos trostloser Jahre von eben solcher Beklemmung, kalter, tötender Bedrückung, die Vorahnung einer Ewigkeit in einem engen Raum. In den Abendstunden begann diese Empfindung, ihn neuerdings noch stärker zu quälen. Und bei solchen höchst albernen, rein physischen Schwächezuständen, die von irgendeinem Sonnenuntergang abhängen können, soll man keine Dummheiten begehen? Nicht bloß zu einer Sonja, auch zu einer Dunja treibt es einen dann, murmelte er hasserfüllt. Man rief seinen Namen. Er blickte sich um. Lebesjetnikow eilte auf ihn zu. »Denken Sie, ich war bei Ihnen. Ich suchte Sie. Stellen Sie sich vor, sie hat es wahrgemacht und die Kinder mitgenommen. Wir haben sie nur mit Mühe gefunden, Sofja Semjonowna und ich. Sie selbst trommelt auf einer Pfanne und die Kinder müssen dazu tanzen. Die Kinder weinen natürlich. Sie stellen sich an Straßenecken und vor Läden auf. Das dumme Volk läuft ihnen nach. Kommen Sie!« »Und Sonja?« fragte Raskolnikow erregt und eilte mit Lebesjetnikow weiter. »Sie ist ganz außer sich. Das heißt, nicht Sofja Semjonowna, sondern Katharina Iwanowna ist außer sich. Aber auch Sofja Semjonowna ist außer sich. Aber Katharina Iwanowna ist völlig außer sich. Ich sage Ihnen, sie ist vollkommen verrückt. Man wird sie noch auf die Polizei bringen. Sie können sich vorstellen, wie das erst auf sie wirken wird. Jetzt sind sie dort am Kanal, gar nicht weit von Sofja Semjonownas Wohnung.« Am Kanal, nicht weit von der Brücke und zwei Häuser von der Wohnung Sonjas entfernt, hatten sich mehrere Menschen angesammelt. Hauptsächlich Buben und Mädchen. Von der Brücke aus konnte man schon die heisere, überanstrengte Stimme von Katharina Iwanowna hören. Es war ein merkwürdiges Schauspiel, genau das Richtige, um das Straßenpublikum zu fesseln. Katharina Iwanowna hatte ihr altes, abgetragenes Kleid an, den Schal aus Drap de Dame um die Schultern geworfen und einen zerrissenen Strohhut auf. Sie war tatsächlich ganz von Sinnen. Dabei war sie völlig erschöpft und rang nach Atem. Ihr abgehärmtes, schwindsüchtiges Gesicht sah noch leidender aus. Zudem sieht ja ein Schwindsüchtiger draußen im Sonnenlicht stets kränklicher und entstellter aus als zu Hause.